بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أرسلك بيت الله دمهان دبلتن من الله سيق من هذا البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Die wahrhaftigsten aller Worte sind die Worte Allahs und die beste aller Rechtleitungen ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen und jede Neuerung ist eine Bid'a und jede Bid'a ist ein Irrtum, eine Dalala und jeder Irrtum ist in der Hölle und wir suchen Zuflucht vor Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns in der Hölle bewohnen macht. Und ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist als Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahs Diener und Gesandter ist. Allah hat ihn zu den Menschen gesandt, als Warner und als Vorbotschaft. Derjenige, der dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er wird rechtgeleitet sein. Und derjenige, der ihm zuwiderhandelt, er stört oder er fügt nur sich selbst Schaden zu. Und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Liebe Geschwister, also im heutigen, letzten Mal haben wir das Kapitel abgeschlossen, das erste Kapitel abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kapitel, oder unter Kapitel Bab, geht es um Fadlu Tawhidi wa ma yukaffiru minu dhunub. Das heißt, die Vorzüglichkeit des Tawhid und was es an Sünden auslöscht. Und wenn man über Vorzüglichkeit von einer Sache redet, dann heißt es nicht, dass es keine Pflicht ist. Also wenn eine Sache eine Vorzüglichkeit hat oder vorzüglich ist, dann kann es trotzdem sein, dass es Pflicht ist. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Gemeinschaftsgebet gesagt, Salatul Jama'a afdalu min Salatil Fadhi bi 27 Daraja. Er sagte, das Gemeinschaftsgebet ist besser als das Gebet, was man alleine verrichtet, um 27 Stufen. Unser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und trotzdem ist das Gemeinschaftsgebet Pflicht für denjenigen, der in der Nähe der Moschee ist. Und genauso verhält es sich mit dem Tawhid. Tawhid ist eine, darin gibt es riesigen Nutzen für den Menschen und es ist vorzüglich und trotzdem ist es eine Pflicht, den Tawhid umzusetzen. Denn das ist das, was die Muslime von den Nicht-Muslimen unterscheidet. Na, und zu den Nutzen des Tawhid gehört es, dass es der größte Beweggrund ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala gehorsam gegenüber ist. Denn derjenige, der den Tawhid umsetzt, den sogenannten Muwahhid, er macht für Allah subhanahu wa ta'ala und handelt für Allah subhanahu wa ta'ala und praktiziert den Islam für Allah subhanahu wa ta'ala. Und er handelt auch für Allah subhanahu wa ta'ala, egal ob die Menschen ihn sehen oder die Menschen ihn nicht sehen. Aber derjenige, der kein Muwahhid ist, derjenige, der bestimmte Handlungen tut für die Menschen, damit die Menschen ihn sehen, er fastet und betet, oder besser gesagt, er spendet und betet und gedenkt Allahs, macht al-Dhikr, nur wenn jemand bei ihm in der Nähe ist, der ihn sieht. Und deswegen sagten manche der Salaf, das heißt der uns vorausgegangenen rechtschaffenden Menschen, إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هو. Ich wünschte oder ich möchte gerne durch eine Tat Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen und dass von dieser Tat niemand Bescheid weiß außer er selbst subhanahu wa ta'ala. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch für diejenigen, die den Tawhid umsetzen, die Sicherheit versprochen. Er sagte, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Die haben das Recht auf Sicherheit oder sie haben Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Und sie sind rechtgeleitet. Und das ist der erste Vers, den der Autor in diesem Kapitel erwähnt. Er sagte, وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى, die Aussage Allahs, der Erhabene, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, die haben Recht auf Sicherheit und sie sind rechtgeleitet. Das sagte Allah in Surat al-An'am, Surah Nummer 6, Vers 82, auf der Seite 138. Und Das heißt, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit, Glaube der Iman, und Ungerechtigkeit, die Wulm, die nicht den Glauben, den Iman mit Wulm verdecken oder auch vermischen. Und Wulm ist hier das Gegenteil von Schirk. Entschuldigung, Wulm ist hier das Gegenteil von Iman. Mit Wulm, Ungerechtigkeit, ist hier in diesem Vers gemeint Schirk. Und diesen Tafsir haben wir erhalten von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn als dieser Vers herabgesandt worden ist, fiel er den gläubigen Sahaba schwer. Denn sie haben gesagt, wer von uns fügt sich selbst keine Ungerechtigkeit zu? Also jeder begeht Ungerechtigkeiten gegenüber seiner eigenen Seele. Das heißt, macht Fehler und begeht Sünden. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im Hadith bei al-Bukhari, ليس الأمر كما تظنون. Es ist nicht so, wie ihr denkt. إنما المراد به الشرك. Was da hier mit ihm gemeint ist, ist الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح. Habt ihr nicht gehört, was der rechtschaffene Mensch gesagt hat? Und er meint damit Luqman. إن الشرك لظلم عظيم. Das hat er gesagt in Surat Luqman. Sagte Luqman, Inna shirka la dhulmun azim, wahrlich, der Götzendienst oder die Beigesellung oder was auch immer, ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Aussage Allahs Surat Al-An'am, diejenigen, die glauben, ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken, ausgelegt, Tafsir gemacht mit dem Wort, mit den Worten von Luqman, wo er gesagt hat, wahrlich, Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Also ist hier mit gemeint, dass diejenigen, die keinen Schirk begehen, sondern die Muwahhidun, den Tawhid also umsetzen, die werden Sicherheit erhalten und rechtgeleitet sein. Und logischerweise gibt es Stufen von Ungerechtigkeit, auf Wulm ist nicht auf einer, gibt nicht nur eine Art von Wulm, aber der schlimmste Wulm, die schlimmste Art von Wulm ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala etwas beigesellt. Also Schirk. Und die zweite Art von Wulm ist, dass man sich selbst ein Unrecht zufügt. Zum Beispiel, indem man jeden Tag fastet und nicht sein Fasten bricht. Also gemeint natürlich das freiwillige Fasten außerhalb von Ramadan. Oder dass man jede Nacht von Anfang der Nacht bis zum Ende der Nacht betet, ohne zu schlafen. Die dritte Art von Ungerechtigkeit ist, dass man jemandem anderes Ungerechtigkeit zufügt, indem man jemandem zum Beispiel schlägt oder umbringt oder sein Vermögen wegnimmt oder ähnliches. Und wenn Ungerechtigkeit weg ist, dann gibt es Sicherheit. Aber ist es dann vollkommene Sicherheit oder keine vollkommene Sicherheit? Die Antwort darauf ist, entweder hat der Mensch vollständigen Iman, dann wird er auch vollkommene Sicherheit haben vor der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala. Wer einen vollständigen Iman hat, den Tawhid ganz umsetzt, wird von Allah subhanahu wa ta'ala nicht bestraft werden. Wer allerdings unvollständigen Iman hat, er hat auch Sicherheit, wie dieser Vers das aussagt, aber er hat nur Sicherheit davor, vor dem ewigen Feuer. Das heißt dafür, dass er nicht für immer in der Hölle bleiben wird. Denn wir glauben, dass jeder Muslim ins Paradies eingehen wird. Egal, ob er bestraft wird oder nicht, er wird inshallah ins Paradies eingehen. Das ist der Glaube von Ahl Sunnah Jama'ah. Und die vergangenen Verse, sie verdeutlichen, dass mit Wulm, Ungerechtigkeit, Ash-Shirk gemeint ist und nicht etwas anderes. Denn Ibrahim a.s. diskutiert mit seinem Volk in den Versen 74, bis zu dem Vers, den wir gerade vorgelesen haben, 82 oder noch weiter, diskutiert er mit seinem Volk und unter ihnen sein Vater, Azar, und will sie von ihrem Götzendienst wegbringen. Und er sagte in dem Vers 81, wie sollte ich fürchten, was ihr ihm beigesellt, wo ihr euch nicht fürchtet, Allah beizugesellen, wozu er euch keine Ermächtigung offenbart hat. Welche der beiden Gruppen hat also ein größeres Anrecht auf Sicherheit, wenn ihr wisst? Also diejenigen, die etwas beigesellen, oder diejenigen, die das nicht beigesellen, hat er Anrecht. Und dann sagt er, diejenigen, die glauben und ihren Glauben nicht mit Ungerechtigkeit verdecken. Also das sind diejenigen gemeint, die kein Schirk begehen. Also deswegen die Verse, die vorausgehen, erklären eindeutig, selbst wenn wir diesen Hadith nicht hätten, eindeutig, dass es sich hier um Schirk handelt, um die große Form von Schirk. Ja. Dann gibt es Sicherheit für diejenigen, die den Schirk nicht, den Schirk nicht umsetzen. Und Allah sagte noch zusätzlich, wahum muhtadun, und sie sind rechtgeleitet. Und sie sind rechtgeleitet. Sie haben Hidayah. Ja, das ist das Wort, oder Huda haben sie. Und zwar, in diesem Leben haben sie Rechtleitung, sodass sie gemäß dem Gesetz Allahs handeln nach Wissen. Mit Wissen handeln sie nach dem Gesetz Allahs. Und sie haben auch Wissen um das Gesetz Allahs. Also sie haben erstens Wissen und zweitens handeln sie nach dem Gesetz Allahs. Und die Rechtleitung in Bezug auf das Wissen ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den richtigen Weg zeigt. Und Rechtleitung in Bezug auf Taten ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen den Erfolg verleiht, dass sie die Taten umsetzen. Was heißt das? Und zwar Tawfiq nennt man das. Tawfiq bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir auch Huda gibt, Rechtleitung gibt, dass du auch das umsetzt, was du weißt. Denn jeder von uns weiß viel mehr, als er tut. Warum können viele von uns nicht Sadaqa geben, obwohl sie Geld haben? Und warum viele von uns beten in der Nacht nicht, obwohl sie eigentlich hält sie nichts davon ab, nach dem Isha-Gebet zu beten, bis zum Fajr-Gebet, also oder kurz vorher oder wie auch immer, zwischendurch aufzustehen? Niemand hält es davon ab. Keiner sagt einem normalerweise, du darfst nicht nachts aufstehen, um zu beten. Aber warum macht man es trotzdem nicht, obwohl es einem gut geht? Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht jedem Menschen den Erfolg verleiht, diese Sache zu tun. Und wie bekommt man diesen Erfolg? Indem man Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet. Und indem man auch sich darum bemüht. Denn von nichts kommt nichts. Und ebenfalls diese Hidayah, die sie bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala, bezieht sich nicht nur auf Ad-Dunya, sondern bezieht sich auch auf Al-Akhirah. Bezieht sich auch auf das Jenseits. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte auf der Seite 446 im Vers 23 von Sura As-Saffat, Sura 37: احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم. Bis Vers 23 sagt er: Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs, dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes. Und das Wort leiten ist Hidayah, das ist das Wort leiten. Und sie werden geleitet zur Hölle. Und genauso wie die Höllenbewohner zur Hölle geleitet werden, so werden die gläubigen Menschen dementsprechend zur Wonne geleitet, zum Paradies, An-Na'im. Und viele Mufassirun, also viele Koranausleger, haben gesagt, dass der Vers Ula'ika lahumul amn, sie sind es, die die Sicherheit erhalten werden, damit es gemeint im Akhirah, und diejenigen, die rechtgeleitet sind, und sie werden auch rechtgeleitet sein, wahum muhtadun, bedeutet im Diesseits. Und die richtigere Ansicht ist, oder die richtigere Auslegung ist, dass sich das auf das Diesseits und das Jenseits bezieht. Denn es gibt keinen Beleg dafür, dass sich das eine nur auf das Diesseits bezieht oder das eine nur auf das Jenseits bezieht. Sondern im Diesseits erhält man Sicherheit von Allah subhanahu wa ta'ala und im Jenseits auch. Und im Diesseits erhält man Hidayah, Rechtleitung, und im Jenseits auch Rechtleitung. Denn wie ich gesagt habe, der Rechtleitung bedeutet etwas zu leiten, dass Allah dich leitet zu einer bestimmten Sache. Das kann im Jenseits sein oder auch im Diesseits. Im Jenseits ins Paradies. Und im Diesseits leitet er dich, dass du erstens Allahs Gesetze kennst, danach handelst, und das ist die Rechtleitung in diesem Leben. Na. Und warum hat der Autor diesen Vers jetzt überhaupt erwähnt? Weil das gehört zu den Vorzüglichkeiten des Tawhid. Er hatte gesagt in der Überschrift, Fadl Tawhid, das heißt die Vorzüglichkeit des Tawhid, das heißt der Vorteil, der Nutzen, die gute Sache am Tawhid, ist was? Unter anderem, dass man Sicherheit bekommt und dass man rechtgeleitet wird von Allah subhanahu wa ta'ala. Na, dann sagt er an Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, er sagte ein Hadith über Ubadah ibn Samit, radiyallahu anhu, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Qala, er sagte, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Man shahida an la ilaha illallah. Wer bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah, wahdahu la sharika lah. Er ist ein Einziger, er hat keinen Teilhaber, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte, der Diener, sein Diener ist und sein Gesandter. Und der Hadith geht noch weiter, wir werden den Hadith natürlich heute nicht ganz zu Ende bringen. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, und dass Isa der Diener Allahs ist und sein Gesandter. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, und sein Wort ist, dass er Maria eingab. وَرُوحٌ مِّنْهُ und eine Seele von ihm, وَالْجَنَّةَ حَقٌّ und dass das Paradies wahr ist, وَالنَّارَ حَقٌّ und dass die Hölle wahr ist, أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ, dann wird ihn Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Weil im Paradies gibt es Stufen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Wir werden den Hadith nicht ganz zu Ende bringen, aber eine Teil davon, insha'Allah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns dazu den Erfolg verleiht. Und die Aussage, man shahida an la ilaha illallah, wer bezeugt, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist, außer Allah. Wenn man bezeugt, und das ist wichtig, man kann niemals bezeugen eine Sache, wenn man nicht vorher Wissen hat. Sonst bezeugt man was, sonst ist es falsch Zeugnisaussage, shahadat zur. Ja, das gehört zu den großen Sünden. Man kann nicht, deswegen, das ist ein Beweis dafür, dass man nicht einfach sagen kann, la ilaha illallah, ohne wissen, was es bedeutet. Das geht nicht. Das ist man kein Muslim. Ein Muslim ist man erst einmal auch beweis, was es bedeutet. Und deswegen sagt der Prophet, man shahida, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch weiterhin, was auch beweist, dass das Bezeugen mit Wissen verbunden ist, er sagte auf der Seite 495, Surat al-Zukhruf, Surah 43, Vers 86. Illa man shahida bil haqqi hum ya'lamun, oder wa la yamliku alladhina yad'una min duni ash-shafa'ati illa man shahida bil haqqi hum ya'lamun, und diejenigen, die sie anstatt seiner anrufen, verfügen nicht über die Fürsprache, außer wer der Wahrheit entsprechend bezeugt und sie wissen es. Und das Wissen über La ilaha illallah ist von zwei Arten. Einmal, dass man dieses Wissen erworben hat, man hat gelernt, was es bedeutet. Und einmal, dass man es natürlicherweise hat im Herzen, weil man so geboren ist. Denn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, Kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Das heißt, jedes Kind wird auf der Fitra geboren. Und das ist die natürliche Veranlagung des Menschen, und der Islam ist damit gemeint. Das heißt, jeder Mensch wird als Muslim geboren. Und deswegen, und die zweite Teil von dem Wissen über La ilaha illallah ist, dass man erwirbt, indem man lernt, oder indem man über die Verse von Allah nachdenkt, oder über die Zeichen Allahs nachdenkt, über das, was Allah erschaffen hat, und es verinnerlicht. Na, und deswegen muss man erst Wissen haben, dann bezeugen. Man kann nicht erst bezeugen und danach Wissen haben. Das geht nicht. Na, und nebenbei gemerkt, manche Leute sagen, Ashhadu anna la ilaha illallah. Das ist grammatikalisch falsch. Das heißt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und dann im Arabischen, wenn man es Hocharabisch sprechen möchte, dann verschmilzt man das N in das L, das Nun in das Lam rein. Und deswegen sagt man, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Also auch wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, das geht gerade noch, aber das ist auch heute schon, tut weh im Ohr, denn der Koran hat uns gelehrt, dass die Araber damals so gesprochen haben. Denn der Koran wird ja so gelesen, wie die Sprache der damaligen Araber war. Natürlich mit ein paar Sachen außen abgesehen, aber dass die Idram und Ikhfa und die Idhar und all diese Sachen haben die Araber damals gemacht. Ich rede nicht von den Längeneinheiten. Ich rede nicht davon, dass man sagt, zum Beispiel, meinetwegen, min ba'de, sondern ich meine, dass man eben nicht sagt min ba'de und dass man auch nicht, sondern dass man eben sagt min ba'de und das N in ein M umwandelt. Denn ursprünglich sind es zwei Worte, min ba'de, und die Araber haben niemals gesagt min ba'de, sondern haben gesagt min ba'de. Im Koran sagen wir min ba'de, ziehen es in die Länge, aber das meine ich nicht. Aber ich meine die Tatsache, dass man einen Buchstaben umwandelt, ein N in ein M umwandelt. Ja, das ist eine sprachliche Angelegenheit, die Araber damals gemacht haben. Genauso gehört das N hier dazu. Wenn ein N einen Sukun hat und danach kommt ein Buchstabe, der Buchstabe des Idram, dann haben die Araber das darin verschmolzen. Und deswegen haben sie gesagt, Ashhadu an la ilaha illallah. Und wenn man sagt, Ashhadu anna la ilaha illallah, das ist grammatikalisch falsch. Na, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, la ilaha, heißt, es gibt niemanden, der angebetet wird. Es gibt niemanden, der angebetet wird. Und gemeint ist natürlich hier niemanden, der mit Recht angebetet wird oder zu Recht angebetet wird oder der es verdient, angebetet zu werden oder vergöttert wird oder verdient, vergöttert zu werden. Ja. Und deswegen Ilah ist jemand, den man anbetet und den man dient aus Liebe und aus Verherrlichung. Aus Liebe und aus Verherrlichung. Das heißt, man liebt ihn und verherrlicht ihn wegen seinen Eigenschaften, wegen seinen gewaltigen Eigenschaften, die Allah hat, und wegen seinen edlen Taten, die er verrichtet hat. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, illallah, außer Allah, das heißt, es gibt keinen Gott außer Allah, der zweite außer Allah, wenn man das jetzt in Verbindung sieht mit einem interessanten Vers im Koran, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala auf der Seite 453, und da muss man sich mal ganz kurz bewusst machen, was die Qurayshiten hier sagen. Die Qurayshiten sagen, Surah Sa'de, Surah 38, Vers 5, Achtung, sie sagen, أجعل الآلهة إلها واحدة. Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? إن هذا لشيء عجاب. إن هذا لشيء عجاب. Das ist fürwahr etwas sehr Verwunderliches. Das ist fürwahr etwas sehr Verwunderliches. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Hud auf der Seite 233, gleich verinnerlichen wir uns, was sie hier gesagt haben. Er sagte in Surat Hud, Surah 11, Seite 233, Vers 101, ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt, als der Befehl deines Herrn kam, und sie richteten sie nur noch mehr zugrunde. Also ihre Götter haben ihnen nichts genützt. Und auf der einen Seite sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und auf der anderen Seite sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier in diesem Vers, ihre Götter, die sie anstatt Allahs anrufen, haben ihnen nichts genützt. Und das ist kein Widerspruch, sondern also man könnte denken natürlich, dass auf der einen Seite sagt Allah, dass es Götter gibt in diesem Vers. Und im anderen Vers sagt er eben, in dem Vers, wo er sagt, La ilaha illallah, gibt es keinen Gott außer Allah. Aber damit ist eben genau gemeint, wahre Götter. Es gibt keinen wahren Gott außer Allah. Und es gibt niemanden, der es verdient, angebetet zu werden, außer Allah. Das ist nämlich die Bedeutung von La ilaha illallah. Und wenn eine Sache batil ist, nichtig ist, falsch ist, nicht korrekt ist, dann ist sie gesetzlich gar nicht vorhanden. Dann ist sie gesetzlich gar nicht vorhanden. Wie ein Gebet. Wenn es batil ist, dann hat man nicht gebetet. Und genauso diese Götter, die sie angebetet haben, sind batil. Sie sind nichtig, falsch. Und sie haben keinen festen Grund. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über alles, was nichtig ist, er gibt uns ein Gleichnis subhanahu wa ta'ala auf der Seite 259 in Surat Ibrahim, Surat 14, im Vers 26, sagt er, und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Und das Gleichnis eines schlechten Wortes ist wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Und deswegen, dieser Baum stirbt ab, er hat keinen Wert mehr. Und deswegen sind das zwar Götter, aber falsche Götter. Keine wahren Götter. Und die Aussage der Qurayshiten ist sehr interessant, denn sie sagen, أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Hat er etwa die Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt auf der anderen Seite, وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهِ. Es gibt keinen Gott außer Allah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Und deswegen sind das, was sie anbeten, nichts anderes als Namen. Die in Wirklichkeit, das sind falsche Götter, die nicht mal eine richtige Bedeutung haben. Und keine Wirklichkeit haben. Und sie können weder nützen, noch können sie schaden. Noch können sie etwas erschaffen. Noch können sie versorgen. Noch können sie versorgen. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf, auf der Seite 240, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ. Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt. Ihr dient außer ihm, außer Allah, nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das ist in Surat Yusuf, Surah 12, Vers 40. Und warum diese Einleitung? Der Tawhid, liebe Geschwister bei den Philosophen, ist nichts anderes, als dass man glaubt, dass es ein einziges Wesen gibt, das etwas erschaffen kann. Bei den Philosophen, nicht bei den Muslimen also, gibt es, bei Ahlul Kalam, ja, sie sagen, dass Ilah ist jemand, der etwas erschaffen kann, mehr nicht. Und deswegen sagen sie, La ilaha illallah bedeutet, es gibt niemanden, der etwas erschaffen kann, außer Allah. Und wenn das der Tawhid wäre, den unser Prophet sallallahu alaihi wasallam überbracht hätte, dann hätte er mit den Qurayshiten kein Problem gehabt. Dann hätte er mit den Qurayshiten, mit dem Volk von Quraysh kein Problem gehabt, denn sie haben schon gesagt, dass es nur einen Schöpfer gibt. Das ist Allah. Das haben sie gar nicht angezweifelt. Und was diese Philosophen gesagt haben, ist noch viel, viel schlimmer, als was die Qurayshiten gesagt haben. Denn, was die Qurayshiten gesagt haben, ist, es gibt nur einen Schöpfer, das ist Allah. Die Philosophen haben gesagt, es gibt nur einen, der etwas erschaffen kann. Und das ist Allah. Und das heißt, sogar die Qurayshiten waren ein bisschen weiter, und sie haben Allah subhanahu wa ta'ala schon zugeschrieben, dass er auch tatsächlich Sachen erschaffen hat. Denn die einen haben gesagt, er ist ein Schöpfer. Das heißt, man ist erst Schöpfer, wenn man erschaffen hat. Und die anderen haben gesagt, er ist jemand, der etwas erschaffen kann. Sie haben noch nicht einmal ihm Schöpfung zugesprochen durch dieses Wort. Insofern war das Verständnis der Mushrikin noch fortgeschrittener als das Verständnis von solchen Philosophen. Weiterhin, das Verständnis von den Ahl Quraysh ist besser als manchen Muslimen. Denn die Qurayshiten haben verstanden, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte. Sie haben gesagt, أَجَعَلَ الْآلِهَ. Hat er etwa diese Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Hat er diese Götter zu einem einzigen Gott gemacht? Und da haben sie verstanden, dass ihr Glaube daran, dass Allah der einzige Schöpfer ist und der einzige Versorger ist, nicht ausreicht im Tawhid. Und deswegen, trotzdem wurden sie bekämpft vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben verstanden, dass alle Gebete, die sie verrichten, alle Gottesdienste, die sie verrichten, auch nur noch für Allah subhanahu wa ta'ala gewidmet werden dürfen. Insofern sind sie weiter als andere, als viele Muslime, die neben Allah subhanahu wa ta'ala andere noch anbeten im Dua und ansprechen. Und das ist eine Sache, die nicht, die vielen Leuten gar nicht so fremd ist. Und deswegen sagte der Gelehrte in der Auslegung hier, Es ist schade, dass viele Leute heutzutage, wenn sie Bücher schreiben über den Tawhid, die meiste Aufmerksamkeit schenken dem Teil des Tawhid über die Taten Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er eben der einzige Schöpfer ist, der einzige Versorger ist, der einzige Leiter der Angelegenheiten ist. Also Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Rububiyya. Dass er der einzige Rabb ist, der einzige Herr ist. Der Tawhid der Herrschaft. Und obwohl der andere Teil des Tawhid, und zwar das andere, dass Gottesdienste, Ibadat, verrichtet werden für andere außer Allah, dieser Teil wird eher vernachlässigt. Und obwohl Allah subhanahu wa ta'ala sogar gesagt hat im Koran auf der Seite 501 in Surat Al-Jathiyah, Vers 23, sagt er: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَوْ هَوَاهَ. Was meinst du wohl zu jemandem, der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat? Der sich als seinen Gott seine Neigung genommen hat. Das ist jemand, der immer das macht, was er will. Egal, ob das übereinstimmt mit Allah, seinem Gesetz oder nicht. Und er macht das, was seine Nafs will, seine Neigung will. Und das ist, Allah hat ihn bezeichnet als jemand, der seine Neigung zu seinem eigenen Gott genommen hat. Na, kein Zweifel gibt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat jemanden, der immer seinem Geld nachgeht, als jemanden bezeichnet, der sein Geld anbetet. Er hat ihn gesandt als Abt von diesem Dirham und Dinar, also vom Cent und Euro. Ja, das ist eine, und das weist darauf hin, dass der Tawhid mehr ist als nur daran zu glauben, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist. Na. Und deswegen allgemein gesehen kann man sogar sagen, dass jede Sünde eine Form von Schirk ist. Jede einzelne Sünde eine Form von Schirk ist. Aber genauer betrachtet, spezieller betrachtet, gibt es verschiedene Arten von Sünden. Es gibt einen großen Schirk, es gibt einen kleinen Schirk, es gibt große Sünde und es gibt kleine Sünde. So sind die Sünden eingeteilt. Und davon gibt es Sünden, die sich nur beziehen auf Allah subhanahu wa ta'ala und seinem Diener. Also eine Sache ist zwischen Allah und seinem Diener. Und es gibt Sünden, die sich beziehen auf den Menschen selbst. Und es gibt Sünden, die sich beziehen auf den Menschen selbst mit seinen Mitmenschen. Und deswegen, La ilaha illallah umzusetzen, ist eine schwierige Sache. Und deswegen haben manche der Salaf gesagt, Kullu ma'asiyya fahiya naw'un min ash-shirk. Jede Art von Sünde oder Ungehorsamkeit ist eine Art von Schirk. Und deswegen sagten auch manche andere Salaf, مَا جَهَدْتُ نَفْسِي عَلَى شَيْءٍ مُجَاهَدَتَهَا عَلَى الْإِخْلَاصِ. Das heißt, ich habe noch nie oder niemals habe ich meine Seele oder mein Nafs so oft darum bemüht, etwas zu erreichen wie den Ikhlas. Wie den Ikhlas, eben das Gegenteil von Riya. Gegenteil von Riya, die kleine Form des Schirk. Riya ist die kleine Form des Schirk, dass man zum Beispiel sein Gebet verrichtet und es ein bisschen verschönert, damit die Menschen sagen, dass er diese Person schön betet oder gut betet oder irgendwie Lob erhält. Das heißt, in Wirklichkeit, das Gebet macht er für Allah. Aber ein Teil des Gebetes macht er nicht für Allah und das sind Riya. Das ist die kleine Form von Ashirk. Und nur der wahre Gläubige weiß, wie gefährlich diese Sache ist. Nur der wahre Gläubige weiß, wie schwer es ist, nur für Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu tun. Aber derjenige, der kein gläubiger Mensch ist, der wird sowieso sich nicht Mühe geben, Ikhlas zu haben in seinen Taten. Und deswegen wurde zu Ibn Abbas radiallahu anhu mal gesagt, wahrlich, die Juden sagen, bei uns im Gebet, da flüstert niemand was ein. Er sagt, نحن لا نوسوس في الصلاة. Das heißt, oder نوسوس. Niemand flüstert bei uns ein vom Shaitan. Waswasa. Und dann sagte er, فما يصنع الشيطان بقلب خريب. Was soll auch der Shaitan machen mit einem Herzen, das sowieso schon kaputt ist? Ja. Denn der Shaitan, er will die Herzen zerstören, die noch gesund sind. Aber ein Herz, das sowieso schon kaputt ist, da braucht der Shaitan sich keine Mühe mehr geben, denn die Person ist das sowieso schon auf dem falschen Dampfer. Und als die Sahaba radiallahu anhum sich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam beschwert haben darüber, dass sie manchmal in ihrem Herzen etwas vorfinden, oder in ihren Gedanken etwas vorkommt, dass sie ihnen viel zu schwer fällt, es auszusprechen. Sie würden lieber vom Berg geschmissen werden oder ähnliches, als dass sie diese Sache, die in ihren Gedanken kommt, aussprechen. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habt ihr das wirklich vorgefunden? Und dann sagten sie ja. Dann sagte er, ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ, das ist der vollkommene Glaube. Also das ist der, gemeint ist damit, das ist das wahre Zeichen, dass euer Glaube rein ist und klar ist. Und wie solche Gedanken kommen eben nur dem Gläubigen. Und das heißt, der Shaitan ist dabei, jemanden versuchen, vom Glauben abzubringen. Und das heißt, man hat Glauben. Deswegen ist ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illallah, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ihr seht, ich übersetze manchmal den Begriff la ilaha illallah, manchmal mit, es gibt keinen Gott außer Allah, manchmal es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist außer Allah und ähnliches. Warum? Weil das alles das Gleiche. Ein Gott ist jemand, der vergöttert wird, jemand, der angebetet wird, ja, mit jeglicher Form des Gottesdienstes. Und wenn ich sage, es gibt niemanden, der der anbeten würde außer Allah, dann ist es eine Erklärung des Ganzen. Deswegen beides sind Übersetzungen, die in Ordnung und richtig sind. Und wenn man unbedingt auf dem arabischen Wort, es gibt keinen Ilah außer Allah, stehen bleiben möchte, kann man das auch, aber muss man halt den Leuten auch erklären, was Ilah bedeutet. Und was ist damit gemeint? Wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Damit ist gemeint, den wird Allah ins Paradies eingehen lassen, gemäß der Taten, die er verrichtet hat. Allahu Akbar. Also die Taten spielen eine Rolle. Und das Bezeugen ist ein Bezeugen mit der Zunge und dass man es auch im Herzen trägt und dass man es auch in den Taten umsetzt. Dass man es auch in den Taten umsetzt. Und deswegen, die Munafiqun, die Heuchler, sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in Surat al-Munafiqun, die Surah der Heuchler, im ersten Vers, auf der Seite 554, Nashhadu innaka la Rasulullah. Wir bezeugen, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Wir bezeugen, du bist wahrlich der Gesandte Allahs. Und diesen Satz, den haben sie ausgesprochen. Und dieser Satz auf Arabisch beinhaltet drei Sachen, die das Ganze betonen. Die hätten sagen können, Anta Rasulullah, du bist der Gesandte Allahs. Aber sie haben erstmal gesagt, Nashhadu, wir bezeugen, innaka, wahrlich, du bist, wahrlich, zweite Bekräftigung. Und die dritte, La Rasulullah, nicht Rasulullah, sondern La Rasulullah, das L. Lam ist noch eine dritte Betonung, na'am. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala ihnen die Lüge bezichtigt und hat ihnen vorgeworfen zu lügen. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Und Allah weiß, dass du sein Gesandter bist. Dass du wirklich sein Gesandter bist. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Und Allah antwortet auf ihn auch mit dreimal, indem er ihn dreimal bekräftigt und sagt, und Allah bezeugt, wahrlich die Heuchler sind wirklich Lügner. Lakadibun, inna, yashhadu, und dann inna, und das Lam von Lakadibun, und wirft ihre Aussage zurück, und das beweist, dass das bloße Aussprechen überhaupt nicht einen in den Islam hineinführt. Überhaupt nicht. Es kann dazu führen, dass man als Muslim anerkannt wird unter den Menschen, aber, wie Allah sagte am Anfang von Surat al-Baqarah, lies mal auf Deutsch einen Vers vor, einen sehr, sehr interessanten Vers. Und zwar über die Heuchler. Und unter den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah und an den jüngsten Tag. Doch sind sie nicht gläubig. Also sie sagen es. Sie möchten Allah und diejenigen, die glauben, betrügen. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Aber sie betrügen nur sich selbst, ohne zu merken. Und in Surat An-Nisa sagte Allah subhanahu wa ta'ala, sie betrügen Allah, wa huwa khadi'un, und er betrügt sie in Wirklichkeit. Okay, dieser Vers für manche Leute ist natürlich nicht so einfach zu verstehen, weil wie kann man Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaft zusprechen, dass er betrügt? Aber was bedeutet betrügen? Betrügen bedeutet, in diesem Vers von den Heuchlern gesehen, dass sie nach außen hin den Gläubigen und Allah zeigen wollen, dass sie gläubig sind. Ohne Wirklichkeit, sie haben Kufr in ihr Herz. Okay, was macht Allah mit ihnen? Wie betrügt er sie? Andersrum. In diesem Leben lässt er sie als gläubige Menschen. Und sie heiraten vielleicht sogar muslimische Frauen oder muslimische Männer. Und sie, wie heißt es, leben wie Muslime und man isst ihr Fleisch, wenn sie, was sie geschlachtet haben, und sie, man sagt zu ihnen Assalamu alaikum, alle ähnlichen anderen Sachen, die einem Muslim gehören. Und Allah lässt sie in diesem Glauben, dass sie wirklich, als wären sie wirklich gläubig. Aber sobald sie gestorben sind, dann behandelt er sie wie Ungläubige. Das ist der Betrug von Allah ihnen gegenüber. Wie sie ihn betrügen, er betrügt ihn zurück, aber diese Art von Betrug ist keine verpönte Sache. Diese Art von Betrug ist keine verpönte Sache, sondern er behandelt sie, so wie sie versuchen ihn zu betrügen, er lässt sie als Gläubige, und dann aber, sobald sie gestorben sind, dann wird der Schleier aufgedeckt und sie werden dann plötzlich nicht mehr als gläubige Menschen behandelt. Sondern sie werden dann plötzlich als ungläubige Menschen behandelt. Obwohl sie dachten, sie wären gläubig, sobald sie auferweckt werden, also sobald sie gestorben sind, und auch wenn sie auferweckt werden, werden sie als ungläubige Menschen behandelt. Und das ist die Art, wie Allah sie andersrum dann behandeln wird, sobald sie gestorben sind. Und vielleicht bestraft er sie schon in diesem Leben. Na. Und die Aussage, wir sagen sehr oft, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Da geht es, ja, sagt man öfter, zum Beispiel nach dem Fajr-Gebet oder nach dem Maghrib-Gebet sagt man 10-mal, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shayin qadir. Und überhaupt sagt man nach jedem Fard-Gebet, sagt man Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jedes 33 Mal, 100 Mal sagt man La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shayin qadir. Und was bedeutet dieses wahdahu la sharika lah? Wahdahu heißt, er ist ein Einziger. Und ist eine Betonung der Bestätigung, also der Zuschreibung. Wir wissen ja, La ilaha illallah besteht aus zwei Teilen. La ilaha, es gibt keinen Gott, das nennt man abschreiben. Es gibt es nicht, abschreiben. Ja? Also nicht abschreiben, sondern abschreiben kann man auch sagen, man spricht eine Sache ab, indem sie es nicht gibt. Man sagt, es gibt es nicht. Und illallah ist das Zuschreiben. Man schreibt Allah eben diese Eigenschaft zu, ganz ihm alleine. Es gibt ein Abschreiben und ein Zuschreiben. Und wahdahu ist eine Bestätigung des Zuschreibens. Illallah, außer Allah. Wahdahu, es gibt nur einen einzigen. Das ist eine Bestätigung, noch eine zusätzliche Betonung. Und La Sharika Lah ist eine Bestätigung und eine Wiederholung des ersten Teiles, des Abschreibens. La Ilaha, kein Gott gibt es, kein Shirk. Ja? Das ist die, deswegen Wahdahu La Sharika Lah ist die gleiche Bedeutung wie La Ilaha Illallah in dem Sinne. Weil es, beides wird noch einmal zusätzlich betont. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen der Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba haben den Tawhid logischerweise richtig umgesetzt. Und wie zeigt sich das? Er zeigt sich in den Handlungen. Sie haben verstanden, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, wenn es einem schlecht geht, nur ihm im Dua zuwenden darf, niemandem anderes. Und das zeigt sich in einem wunderbaren Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages da lag und anscheinend geschlafen hatte, und die Sahaba hatten ihre Schwerter aufgehängt oder beiseite gelegt und sie waren unachtsam und dabei kam dann ein Araber, ein Wüstenaraber oder ein Araber, ein Kafir, und nahm dann einfach das Schwert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagte er, da nahm das Schwert und der Prophet wachte auf und er stand vor ihm. Und dann sagte der Araber zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, ma yamna'uka minni, oder man yamna'uka minni. Das heißt, wer will dich jetzt vor mir abhalten? Wer will dich jetzt vor mir abhalten? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Hadith al-Bukhari Muslim, nur nichts anderes als yamna'uni Allah. Das heißt, Allah wird mich abhalten davor, dass du mich umbringen kannst. Und dann sagte er eben nicht, meine Freunde. Und in dem Moment eben dieser andere Mensch konnte ihn nicht umbringen. Und ich glaube, er ließ sogar sein Schwert einfach fallen, aus Angst davor. Und er sagte eben nicht, meine Freunde werden mich davon abhalten, dich davon abhalten oder sonst irgendetwas. Und das ist die Umsetzung der Tawhid al-Rububiyya. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der nutzen kann und schaden kann und erschaffen kann und leiten kann, was er will. Und in seiner Herrschaft das umsetzen kann, was er will, subhanahu wa ta'ala. Denn in Bezug auf Rububiyya Herrschaft sein und in Bezug auf Uluhiyya, der Göttlichkeit, und in Bezug auf den Namen und Eigenschaften gibt es niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala etwas ein Teilhaber ist mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Aussage von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, und dass Muhammad sein Diener ist und sein Rasul. Wir alle wissen, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi und der letzte aller Propheten. Allah segne und heilte auf ihn. Und die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, عَبْدَهُ, das heißt, er ist sein Diener, weist darauf hin, dass er eben kein Teilhaber bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wie man sagt, er ist ein Abdun la yu'bad wa Rasulun la yukadhab. Das heißt, er ist ein Diener, der nicht angebetet wird, und ein Rasul, der nicht geleugnet werden darf, oder dem man nicht die Lüge vorwerfen darf. Genau, dem man nicht Lüge vorwerfen darf. Und Rasul ist also jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala erweckt hat und dem er Offenbarung eingegeben hat, und er ist somit niemand, der ein Lügner ist und über Allah lügt. Und alle Eigenschaften, die ein Mensch hat, hatte auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Außer den üblen Eigenschaften. Davor war er bewahrt. Ma'sum ist er davor. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat alle üblen Eigenschaften, keine der übrigen Eigenschaften verinnerlicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Surat al-Jinn auf der Seite 573. Und diese Verse, liebe Geschwister, sind ein Beweis gegen diejenigen, die übertreiben in Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Es gibt manche Menschen, die übertreiben in Bezug auf ihn, und deswegen hat Allah folgendes gesagt: Qul, sprich, إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Sag, ich vermag euch weder Schaden noch Besonnenheit zu bringen. Also ich kann euch weder nutzen noch weder schaden. Gar nichts. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٍ وَلَنْ أَجْدَ مِنْ دُونِي مُلْتَحَدًا. Sag, niemand kann mir gegen Allah Schutz gewähren. Und ich werde außer bei ihm keinen Ort der Sicherheit finden. إلا بلاغا من الله ورسالاته. Ich vermag nur etwas zu vermitteln von Allah und seinen Botschaften. Das war's. Das ist die Aufgabe unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, der Unterschied zwischen uns und ihm macht er noch einmal klar auf der Seite 477 in Surat Fussilat, Surah 41. Er sagte: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen, wie ihr. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott nur ein einziger Gott ist. Und deswegen der einzige Unterschied zwischen uns und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sind die Unterschiede, die ich erwähnt habe. Eben, dass der Prophet ist erstmal ein Mensch, genauso wie wir. Allerdings hat er keine der üblen Eigenschaften, und er ist zusätzlich ein Prophet und ein Gesandter Allahs subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, wie die Leute übertreiben über den Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist zum Beispiel, manche sagen, er hat keinen Schatten gehabt. Manche Leute sagen, er hat keinen Schatten gehabt. Und dass das Licht, was er mit sich hat, seinen eigenen Schatten auslöscht. Und wenn er also in der Sonne gelaufen ist, dann der Schatten, den er geworfen hat, wäre angeblich nicht mehr da gewesen, wenn er, weil er mit sich Nur hatte, Licht hatte. Ja? Und das ist alles falsch und nichtig. Und die Verse beweisen das schon. Allerdings auch noch ein Hadith von Aisha radiallahu anha. Und zwar sagte sie: Kuntu amuddu rijlaya bayna yadayh. Das heißt, sie pflegte, wenn der Prophet aus seinem Gebet war, hat sie manchmal ihre Füße vor ihm gehabt beim Gebet, obwohl er da gebetet hat. Und sie hat sich entschuldigt, radiallahu anha, dadurch, dass in den Häusern damals eben keine Lichter gegeben hat. Ja, wenn es eben keine Lichter gegeben hat und der Prophet hätte geleuchtet oder sowas, dann wäre es ziemlich hell gewesen im Zimmer. und dann hätte sie eben nicht aus Versehen ihre Füße dahin getan, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und es weist auch darauf hin, wie klein diese Räume waren, in denen sie sich aufgehalten haben. Und das war die beste aller Generationen, die es jemals gegeben hat. Na. Und dann gibt es noch Leute, die noch mehr übertreiben als das. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ja in einem Hadith Qudsi: Man zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minha. Das heißt, wer meiner gedenkt, wer über mich denkt, Quran liest, irgendein Dhikr macht, Allah sagt ja, wer über mich, wer Dhikr macht, für mich, in irgendeiner, Entschuldigung, also wer mich erwähnt, heißt es hier besser, wer mich erwähnt in irgendeiner Gesellschaft, man sitzt und redet über Allah, den werde ich erwähnen in einer Gesellschaft, die besser ist als die Gesellschaft, wo er drin ist. وَأَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي. Und ich bin mit meinem Diener, wenn er meiner gedenkt. Wenn er meiner gedenkt. Oder wenn er mich erwähnt. Und dann sagen sie, dass somit der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, mit den Menschen ist, wenn man Allahs gedenkt. Und Allah alam, wie der Zusammenhang da stattfindet, auf jeden Fall, wie dem auch sei, deswegen wenn sie den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern, dann gibt es manche von ihnen, wa'iyadu billah, wenn jemand irgendwie den Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt beim Namen, dann stehen sie alle auf, gleichzeitig, und sagen, dass, und wenn man sie fragt, warum stehen sie auf, dann sagen sie, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist jetzt gekommen. Also sie sagen, der Prophet selbst ist jetzt unter uns. Und deswegen sind wir aus Respekt vor ihm aufgestanden. Und liebe Geschwister, die Sahaba radiallahu anhum, sicherlich haben sie den Propheten noch mehr respektiert als jeden anderen auch. Also die Sahaba radiallahu anhum haben bestimmt den Propheten mehr respektiert, als jemand überhaupt den Propheten respektieren kann. Sicherlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gehasst, und dass man für ihn aufsteht, wenn man zu ihm kommt. Er hat es gehasst, dass wenn die Sahaba sitzen in einer Sitzung und er kommt rein, dass sie aufgestanden sind für ihn. Und er war lebendig. Und sie, der Prophet Sallam ist tot jetzt. Und sie glauben, er kommt auch noch, und sie sehen ihn nicht einmal. Und sie stehen sogar für ihn auf. Also, das sind wahrscheinlich genau diejenigen Leute, die noch viel mehr machen würden, wenn er am Leben wäre. Also noch mehr übertreiben würden. Eben nicht auf dem Weg der Sahaba gewesen wäre. Und sie sehen nicht einmal etwas. Und selbst wenn sie etwas sehen würden, weil sie sich das etwas einbilden, dann, subhanallah, yani, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es gehasst, dass man für ihn aufsteht. Und deswegen haben die Sahaba radiallahu anhum es nicht getan. Und wenn jemand so übertreibt, dann hat er nicht den vollständigen Glauben mit Bezug auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn in Wirklichkeit macht er, was er will und nicht das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewollt hat. Und wie zeigt sich wahre Liebe? Wahre Liebe zeigt sich dadurch, indem man jemandem folgt. Also wenn ich Allah liebe, dann mache ich das, was er sagt. Denn Allah sagte ja im Koran, sprich, wenn ihr Allah wirklich liebt, dann folgt mir. Dann folgt mir, dann wird Allah euch lieben. Also ist ein Beweis dafür, dass man jemanden liebt, dass man wirklich genau das macht, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es angeordnet hat. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala es uns im Koran dargelegt hat. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns beschützt vor jeglicher Art von Neuerungen in der Religion. Denn Neuerung in der Religion zerstört die Religion. Besser gesagt, es zerstört nicht die Religion, sondern es zerstört den Glauben des Menschen. Denn wenn er der Meinung ist, dass er etwas in der Religion erfinden darf, dann in Wirklichkeit verherrlicht er nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern in Wirklichkeit macht er genau das Gegenteil. Weil wenn er den Propheten sallallahu alaihi wasallam verherrlichen würde, dann würde er niemals etwas verändern in dem, was er uns überbracht hat an den Botschaften Allahs subhanahu wa ta'ala. Und auf der einen Seite kann man, wenn man solche Geschichten hört von solchen Leuten, lachen. Auf der anderen Seite kann man auch weinen, weil man sieht wirklich, wie auf dem schiefen Weg solche Menschen sind. Und sie glauben auch noch, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wirklich ihr Vorbild wäre, dann wüssten sie, dass er der beste Mensch war, der Allah jemals gedient hat. Und er war der gottesfürchtigste Mensch. und derjenige, der Allah, vor Allah am meisten Ehrfurcht hatte. Und er hat gebetet in der Nacht, bis seine Füße Risse bekommen haben, sallallahu alaihi wasallam. Und als er danach gefragt worden war, warum er das denn macht, obwohl seine Sünden ihm doch schon vergeben sind, dann sagte er, soll ich denn nicht ein dankbarer Diener sein? Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und obwohl eben seine Sünden schon vergeben sind, alle, die er getan hat, wenn er überhaupt welche getan hat, und alle, die er noch tun würde, alles wurde ihm schon vornherein vergeben, sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat, mit dem besten aller Schara'i'. Schara'i' ist der Plural von Scharia, von den besten aller Gesetzen Allahs, die Allah herabgesandt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Botschaft uns mitgeteilt. Und zwar auf die beste Art und Weise mitgeteilt. Obwohl er bekämpft worden ist, während er die Botschaft mitgeteilt hat. Und sie haben Innereien von Tieren auf ihm geworfen, bei der Kaaba, im heiligsten Ort, der sogar heilig war für die Mekkaner selbst, auch wenn sie Götzendiener waren. Während er im Sujud war, hat man auf seinen Rücken Innereien von Tieren gelegt. All dies aus Hass vor dem, womit er entsandt worden ist, sallallahu alaihi wasallam. Trotzdem war er geduldig. Und das war eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass die Menschen sehen, wie geduldig er ist, was für ein Sabr er hat und welche Vorzüglichkeit er hat. Und die einzige Sache, die er gesagt hat als Antwort darauf, أَيُّ جِوَارٍ هَذَا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ. Das ist eine unglaubliche Aussage. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, was ist denn das für eine Art von Nachbarschaft, O Bani Abd Manaf, dass sie so etwas macht mit mir, sallallahu alaihi wasallam. Und man mache sich bewusst, dass der Jibril, wie wir alle wissen, kam er mit dem Engel von den Bergen und hat zu ihm gesagt, ordne ihm an und er wird machen, was du willst. Wenn du willst, dann wird er die beiden Berge auf die Leute von Makkah werfen. Und er hat das abgelehnt und hat gesagt, auf dass Allah von ihrer Nachkommenschaft gläubige Muslime hervorkommen lässt, sallallahu alaihi wasallam. Und seine Geduld war so großartig, so dass er dann am Ende diesen riesigen Sieg errungen hat und Mekka befreit hat vom Götzendienst. Und er hatte zuvor die Bewohner von Mekka gewarnt und diejenigen, die darum wohnen, diejenigen, die da außen herum sind, und hat diese Scharia, worum er sich so abgemüht hat, dann den Leuten weitergegeben, den Sahaba radiallahu anhum. Und sie haben es dann in reinster Form der Generation, die nach ihm gekommen ist, weitergegeben. Und deswegen, diejenigen, die dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam folgen, in dem, was er gesagt hat, genau wie er es gesagt hat, sie sind diejenigen, die wahrlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam lieben. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu lieben, gehört zur Liebe Allahs gegenüber, subhanahu wa ta'ala. Und wir ziehen unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam vor unseren eigenen Seelen vor, vor uns selbst vor, und vor unserer eigenen Familie, und vor unseren eigenen Kindern und vor allen anderen Menschen. Und wir lieben ihn deswegen, weil er der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist. Und nicht, weil er ein Araber ist oder etwas anderes. Und wir setzen diese Shahada, dieses Bezeugnis, dass er der Gesandte Allah ist, sallallahu alaihi wasallam, um. Und das, indem wir uns möglichst darum bemühen, das umzusetzen in unseren Taten, was er uns gesagt hat und vorgemacht hat. Und indem wir gemäß seiner Rechtleitung handeln und nicht für ihn handeln. Wir machen nicht etwas für den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern wir machen etwas für Allah, subhanahu wa ta'ala, aber gemäß dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt Dinge, liebe Geschwister, die diese Shahada zunichte machen. Und, oder zu zerstören oder zerstören. Dazu gehört das Sündigen. Das Sündigen. Dazu gehört das Erfinden von neuen Angelegenheiten innerhalb der Religion. Denn wenn man etwas erfindet und dadurch Allah näher kommen möchte, dann wird sie nicht angenommen, dann wird die Tat nicht von Allah angenommen. Denn wenn man etwas erfindet, einen Gottesdienst, ein Salah oder irgendwas, und dadurch Allah näher kommen will, das ist so, als würde man Allah ins Lächerliche ziehen. Denn Allah hat diesen Propheten extra geschickt, damit er uns zeigt, wie wir zu Allah kommen sollen. Und jetzt erfinde ich was Eigenes. Was war die Entsendung der Botschaft? Wofür hat er ihn dann geschickt, den Propheten zu Hause überhaupt? Deswegen ist diese Sache eine gefährliche Sache. Und jemand, der etwas erfindet in der Religion, ist so, als würde er sagen, diese Religion ist noch nicht vollständig. Deswegen muss ich was erfinden. Oder er sagt, der Prophet s.a.w. hat das nicht überbracht, die Botschaft. Egal was er macht, ist eine Katastrophe. Und deswegen verstehen wir, warum der Prophet s.a.w. gesagt hat, dass jede Bid'a in der Religion, jede Neuerung der Religion in die Hölle führt. Und es gibt nicht etwa eine Bid'a Hasana und eine Bid'a Sayyi'a. Es gibt nicht etwa eine schöne, gute Bid'a und eine schlechte Bid'a. Nein. Er sagte, kullu Bid'atin Dalala. Er sagte, jede Bid'a ist eine Dalala, ein Irrtum. Sallallahu alaihi wasallam. Und na, jetzt könnte man sagen, als Abschluss, dass jemand, der eine Neuerung macht und dadurch Allah näher kommen möchte, wird von Allah belohnt für seine gute Niyya. Und wir sagen, inshallah. Inshallah ist das der Fall, inshallah ist das der Weg, inshallah ist das der Fall, meine ich. Allerdings trotzdem sagen wir, das, was sie machen, ist falsch. Aber diejenigen, ihre Imame, die ihnen das vormachen, und sie sind in Wirklichkeit ähnlich wie Abu Jahl oder Utba ibn Rabi'a oder Al-Walid ibn Al-Mughira und anderen. Denn sie haben von der Botschaft Allahs erfahren und haben sie einfach zurückgeworfen. Denn sie wollten in ihrer Unwissenheit bleiben oder auf ihrem falschen Weg bleiben, obwohl sie gewusst haben, dass das andere richtig ist. Und deswegen, diejenigen, die solchen fehlgeleiteten Imamen folgen, entweder sie haben die Wahrheit nicht gewusst und sie haben auch nicht zu wenig dafür getan, um nach Wissen zu streben. Denn sie haben gedacht, das, was sie tun, ist wahr. Diese Menschen, inshallah, Allah wird ihnen vergeben. Aber was mit denjenigen angeht, wa'iyadu billah, die die Wahrheit gewusst haben, aber sie zurückgeworfen haben, weil sie eben bestimmten Menschen folgen wollen, sie sind nicht entschuldigt. Sie sind nicht entschuldigt und sie sind wie jene, über die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Surah Zuhruf, auf der Seite 490, Surah 43, Vers 22, nein, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren sind wir recht geleitet. Also das, was unsere Väter gesagt haben, das wird schon der richtige Weg sein. Es kann doch nicht sein, dass alle meine Vorväter auf dem falschen Weg gewesen sind. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen, sein Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, und möge Allah euch belohnen.